bei Körperproblemen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zwei-Körper-Problemen-Podcast. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Nutzen von Digitalisierung und Pflegetechnologien. Hierzu habe ich zu Gast in dieser Folge Maxi Lutze vom VDI VD. Hi Maxi. Hallo. Hi. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sitzen getrennt, einmal in Münster und einmal in Berlin, bist du, ne? Richtig, genau. Mhm. Genau. Mit Blick auf den Fernsehturm. Oh, sehr gut. Ich würde vorschlagen, stell dich doch kurz einmal vor und was du deinen Arbeitsplatz kennzeichnet, weil ich glaube, jeder kennt nicht unbedingt den VDI, VDE, würde ich sagen. Genau. Ja, mein Name ist Maxi Lutze, wie du sagtest. Ich bin der VDI, VDE und es geht noch weiter, Innovation und Technik GmbH. Und das ist erstmal ja eine eigenständige Organisation, die viel im Auftrag von unterschiedlichen Ministerien in Deutschland tätig ist. Und wir haben, sag ich mal, unterschiedliche Linien, die unser Haus oder unser Unternehmen vertritt. Die eine beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Förderung, also wie kann man insbesondere die Entwicklung von Technologie fördern, wie kann man innovative Einsatzfelder für Technologie auch fördern, wenn es zum Beispiel auch um das Thema autonome Fahren geht, aber eben auch über Fragen der Bildung bis hin dann eben zu Technologien, die im Gesundheits- und Pflegebereich auch eingesetzt werden können. Und auf der anderen Seite haben wir neben dieser Förderaktivität, die wir unterstützen, auch ein sogenanntes Analysegeschäft im Institut für Innovation und Technik, was bei uns im Hause angesiedelt ist. Und dort führen wir Studien durch in ganz unterschiedlichen Themenfeldern. Beispielsweise digitale Souveränität war ein Thema, was uns beschäftigt hat. Aber eben auch das Thema Pflege an verschiedenen Stellen und hier immer insbesondere der Einsatz von digitalen Assistenztechnologien in der Pflege. Das sind so zentrale Säulen unseres Hauses und ich bin jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Zeit in dem Unternehmen tätig im Bereich Demografie, Cluster und Zukunftsforschung und ich bin in das Unternehmen gekommen als Informatikerin und als Person, die ein Studium abgeschlossen hat im Bereich Human Factors, wo man sich insbesondere so mit psychologischen Aspekten der Mensch-Maschine-Interaktion beschäftigt und der Frage nachgeht, welche Wirkungen haben Technologien, beziehungsweise wie kann man die sinnvoll in Organisationen beispielsweise auch einbetten. Genau, mit dem Wissen arbeite ich in dem Bereich Mensch-Technik-Interaktion, nennt er sich. Und da geht es uns vor allem um die Frage, wie kann man Technologien so gestalten, dass Menschen damit sinnvoll interagieren können, welche methodischen Ansätze sind sinnvoll und wie kann man schlussendlich auch zur Verbreitung von Technologien in ja unterschiedlichen sozialen Anwendungsfeldern bis hin zur Produktion beitragen. Das in aller Kürze. Mhm. Ich denke, da kriegt man schon eine gute Vorstellung. Also letztendlich ist es ja ganz pragmatisch gesagt, ihr habt eine Ausschreibung zu, hast du gesagt, digitale Souveränität, die wird von einem Ministerium, sage ich mal, die Finanzmittel kommen daher und ihr kümmert euch quasi um das ganze Verfahren. Ne? Man kann sich dann bewerben, irgendwie als Uni oder was. Und so ist es dann eigentlich, ne? Genau. Ja, genau. Okay. Und was jetzt das Thema des Podcasts eigentlich angeht heute, möchten wir uns oder wollte ich mich mit dir über eure Studie unterhalten. Ihr habt eine Studie durchgeführt, die sich nennt Digitalisierung und Pflegebedürftigkeit, Nutzen und Potenziale von Assistenztechnologien. Das Ganze ist in der Schriftenreihe Modellprogramm zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung erschienen. Vom GKV-Spitzenverband, ne? Richtig, genau. Genau. Wir verlinken die Studie natürlich in Shownotes. Genau, kann sich jeder eben runterladen. Der Titel finde ich jetzt natürlich extrem spannend, weil wir uns auch natürlich immer mit Nutzen-Nachweis beschäftigen von digitalen Technologien. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wie kam es überhaupt jetzt zu der Studie und was sind so die zentralen Themen, die überhaupt behandelt? Also ja, wie kam es zu der Studie? Also erstmal mal ist, glaube ich, die grobe Feststellung im Raum, dass es eine ganze Reihe von Assistenztechnologien gibt, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden. Auch verschiedenste Aktivitäten, die vor allem den Bereich Pflege adressieren. Und dass gleichzeitig aber auch die Beobachtung im Raum steht, dass diese Technologien offenbar vielfach betrachtet werden, aber in der Praxis bislang eigentlich kaum zum Einsatz kommen. Und mit diesem Bild, sag ich mal, sind auch so verschiedene Positionen von Akteuren verbunden, wo einige sagen, naja, eigentlich brauchen wir die Technologien ja nur implementieren und das ist eigentlich nur eine Willensfrage, bis hin zu der anderen Seite, die dann eher sagt, naja, eigentlich funktionieren diese Technologien noch gar nicht so richtig. Wir haben auch keine wirklichen Belege dafür, dass die Technologien für Pflegebedürftige oder auch für Pflegefachkräfte oder pflegende Angehörige einen Nutzen erzeugen. Und ich sag mal, das ist so ein bisschen so ein Spannungsbild, wo sich unterschiedlichste Disziplinen aus Wissenschaft, Forschung und Praxis mit beschäftigen und wo sie sich tummeln. Und der GKV-Spitzenverband hat sich nun gefragt, auch im Hinblick auf die Frage, wie schafft man es tatsächlich, Digitalisierung in der Pflege sinnvoll zur Anwendung zu bringen? Welche Ist-Situation haben wir tatsächlich? Also welcher Nutzen ist über Assistenztechnologien belegt? Das war die erste Frage. Und im Hinblick auf die Frage, wie können pflegebedürftige Menschen sinnvoll unterstützt werden, war es dem GKV-Spitzenverband eben auch ein großes Anliegen zu gucken, inwieweit ist der Nutzen für pflegebedürftige Menschen belegt. Also tatsächlich fokussiert auf diese Zielgruppe. Und ja, das haben wir in der Studie dann auch entsprechend uns vorgenommen, diese Fragen zu beantworten. Mhm. Und ihr habt, glaube ich, im Prinzip ein klassisches Vorgehen der systematischen Literaturrecherche in Datenbank genommen, ne? Mhm. Angewendet. Und vielleicht kannst du einmal kurz erklären, es ist ja ein sehr großes Vorhaben auch gewesen. Also ich glaube, die Publikation hat knapp 300 Seiten. Mhm. Es ist sehr umfangreich und aber natürlich auch sehr detailliert, was natürlich sehr wichtig und gut ist für die deutsche Situation. Was sind denn so zentrale, vielleicht Herangehensweisen oder was habt ihr, sagen wir mal, oder was sind Kernthemen, die ihr behandelt habt? Genau, also wir haben uns auf unterschiedliche Art und Weise den eben beschriebenen Fragen genähert. Wir haben als erstes einmal geschaut, wenn es um das Thema Nutzenbewertung von Assistenztechnologien geht, wie kann man das eigentlich machen? Haben uns also unterschiedliche Modelle angeguckt, haben uns unterschiedliche Instrumente angesehen, die zur Beurteilung für den Nutzen von Assistenztechnologien eingesetzt werden kann. Und haben uns dabei natürlich auch erstmal mit der Frage beschäftigt, was können wir überhaupt unter Nutzen verstehen, weil wir natürlich Nutzen doch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auch betrachten können. So kann man aus einer abrechnungsrelevanten Sicht beispielsweise sich angucken. Man kann das Ganze im Hinblick auf einen gesellschaftlichen Nutzen beurteilen, aber wir haben uns dann eben entschieden, in Abstimmung mit dem GKV-Spitzenverband hier tatsächlich zu schauen, wie kann man Nutzen für Pflegebedürftige beschreiben. Und anhand dieser Sondierung von Ansätzen und Modellen haben wir dann festgestellt, dass es eigentlich kein wirklich umfassendes Modell an der Stelle gibt. Wir haben also einige Modelle auch entsprechend beschrieben und mal geschaut, welche Punkte kann man daraus nutzen, um hier einen komplexeren, ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln. Das war eine Komponente. Und dann haben wir uns natürlich auch angucken wollen, was wissen wir denn jetzt eigentlich über den Nutzen von Assistenztechnologien bisher, und haben uns, ja, wie du gerade schon sagtest, aus verschiedenen Datenbanken Papiere, Nutzenbelege angesehen und hier einerseits geguckt, um welche Technologien handelt es sich, was gucken die sich genau an im Hinblick auf Nutzen und was haben die festgestellt. Dabei haben wir uns einerseits angeguckt, wie die Studien so aufgebaut sind, wie viele Probanden und Probanden beispielsweise einbezogen werden, was die Zielstellungen sind, wie das gemessen wurde und so weiter. Und dann haben wir aber festgestellt, jetzt kann man sich natürlich Papiere noch und nöcher angucken zu dem Thema. Wir wissen aber, dass das Thema insbesondere in Deutschland, aber auch, sag ich mal, grundlegend im Kontext der Pflege noch nicht so weit gediehen ist, dass wirklich zahlreiche Nutzenbelege vorliegen. Und deswegen haben wir noch einen weiteren Schritt uns vorgenommen und haben sogenannte Fallstudien durchgeführt, haben also Projekte und Organisationen eingeladen, die sich mit der Entwicklung von Assistenztechnologien und deren Erprobung in der Pflege beschäftigen, und sind mit denen anhand des von uns entwickelten Modells halt durchgegangen. Wie lässt sich der Nutzen konkret beschreiben, um einerseits Beispiele zu geben, wie man das machen kann, und andererseits aber auch festzustellen, eignet sich der Modellansatz, den wir entwickelt haben, um den Nutzen zu beschreiben. Genau, und auf der Grundlage haben wir dann mit den Akteuren, und die kamen wirklich aus unterschiedlichsten Bereichen. Das waren Hersteller, die ein Produkt wie eine Spielekonsole beispielsweise entwickelt haben. Es waren aber auch die Akteure aus den Pflegeeinrichtungen mit dabei. In einigen Projekten ist es uns auch gelungen, die Angehörigen mit einzubeziehen. Also wir haben versucht, tatsächlich das aus unterschiedlichen Perspektiven uns anzugucken und dabei auch hinderliche und förderliche Faktoren bei der Einführung solcher Systeme genauer zu betrachten. Und deswegen sind es 300 Seiten geworden. Das war eine ganze Menge. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch gut und wichtig. Und ich glaube, gerade die Fallstudien, da kann man ja auch als, ich sag jetzt mal, Startup oder wer auch immer man ist und interessiert ist, auch, glaube ich, viel rausziehen. Vielleicht gehen wir mal auf diese Fallstudien. Kannst du vielleicht irgendwie ein Beispiel nennen? Du hast ja gerade gesagt, es wurde eine Box mit Spielen entwickelt. Wie zeigt sich denn da der Nutzen und der Ansatz? Also wir haben uns 5 verschiedene Fallstudien angeguckt, die man eben ganz gut auch tatsächlich nachlesen kann. Aber wenn wir bei der Spielebox bleiben, das ist die sogenannte Memore-Box, die sagt dir vielleicht auch was, die hat mittlerweile gemeinsam mit der Barmer und anderen Akteuren wie der HU Berlin ist die halt auch in die Erprobung schon in einigen Pflegeeinrichtungen gegangen. Und da haben wir uns beispielsweise angeguckt, zunächst anhand dieses Modells, an welchen Punkten auf der individuellen Ebene kann diese Memorobox pflegebedürftigen Personen Unterstützung geben. Und ein ganz zentrales Anliegen dieser Box ist, auf spielerische Art und Weise zur Prävention beizutragen, sage ich mal. Und dafür haben die verschiedene Spiele entwickelt. Das eine ist zum Beispiel ein Spiel, wo man auf der Autobahn fährt und dann beispielsweise ja vielleicht von Witten nach Berlin fahren könnte. Und hier geht es vor allem auch um die Frage, kann man sich Wege merken beispielsweise, kann man auch wenn man die Aufgabe bekommt, in die Hauptstadt zu fahren, kann man dieser Aufgabe beispielsweise nachkommen. Und dann gibt es, sag ich mal, auch Bewegungsspiele, dass man dann auf einem Motorrad unterwegs und wirft zum Beispiel Post oder trägt Post aus, die man anderen in den Garten wirft. Und da müsste man halt seinen Körper sehr stark auch einsetzen, um das umsetzen zu können. Und das soll schlussendlich dazu beitragen, die Mobilität von Pflegebedürftigen oder älteren Menschen zu fördern und zu verbessern. Und das haben wir dann entsprechend in diesem Gespräch und auch anhand von ersten Untersuchungen, die dazu durchgeführt wurden, feststellen können, dass es eben hier vor allem um die Stand- und Gangsicherheit geht, bei der die Memorobox eben tatsächlich Effekte erzeugen kann. Das konnten sie in einer Studie bereits belegen. Und das ist so ein erster Punkt. Dann gibt es aber noch viel mehr Punkte, die sie sich künftig auch angucken. Zum Beispiel die Frage, inwieweit kann sich das Spielen auf das Erinnerungsvermögen auch positiv auswirken. Das ist ein Punkt, da sage ich mal, liegen erste Indizien vor. Es ist aber noch nicht belegt, der Nutzen an dieser Stelle. Und den Punkt, den ich eigentlich auch sehr, sehr interessant fand bei dieser Betrachtung, war, dass wir zum Beispiel uns sehr stark auch noch mit der Frage der Teilhabe beschäftigt haben. Inwieweit kann so ein Spiel zur Teilhabe von pflegebedürftigen Personen auch beitragen? Und dort festgestellt haben, dass einfach diejenigen, die gemeinsam spielen, einfach in den Austausch treten, Spaß dabei haben, Lust haben darauf, gemeinsam Zeit zu verbringen, und dass das natürlich ein sehr positiver Aspekt ist von einer Assistenztechnologie, die, sag ich mal, auch einen präventiven Charakter haben soll. Und das geht dann bis hin zu dem Punkt, dass diejenigen, die die Memorobox genutzt haben, halt sehr stolz waren, auch dieses System Angehörigen beispielsweise vorzuführen und sich selbstständig in Gruppen verabredet haben, um dieses Spiel zu spielen. Und ich glaube, das ist auch schlussendlich nochmal eine andere Perspektive auf die Gruppe pflegebedürftiger Personen, die ja nicht nur in dem Sinne in dem Alltag Leid erleben, sondern eben auch die Möglichkeit dadurch bekommen, sich auszudrücken. Und das hört sich ja erstmal auf jeden Fall sehr positiv an. Und das war jetzt sozusagen im Pflegeheim, in der stationären Versorgung? Oder ist es unabhängig? Genau, das ist jetzt, also die Ergebnisse, über die ich hier gerade spreche, die beziehen sich auf den stationären Kontext. Das soll aber auch ausgeweitet werden. Genau. Okay. Und also vielleicht, du hast es am Anfang schon gesagt, alles, was ihr eigentlich in der Studie behandelt habt, bezieht sich immer auf den Pflegebedürftigen. Jetzt Angehörige oder sind nicht so im primären Fokus, ne? Ja und nein. Ja, wir haben uns als erstes immer die Effekte für pflegebedürftige Menschen angeguckt, haben aber, wenn ich uns das jetzt mal in Form unseres Modells weiter ausdrücke, uns sogenannte Struktur- und Prozessfragen auch gestellt. Dafür gibt es auch eine Ebene und uns mit den Nutzungsbedingungen beschäftigt. Also unter anderem mit der Frage, inwieweit, wenn wir jetzt auf die Struktur- und Prozessebene gucken, inwieweit werden Pflegekräfte, Betreuungskräfte be- und entlastet durch den Einsatz dieser Technologie? Welche Auswirkungen hat diese Technologie auf deren Lebensqualität und Wohlbefinden und auch auf deren Kompetenz und Kohärenzempfinden? Also das gehörte für uns in jedem Fall immer mit dazu, auch zu schauen, weil die Annahme beziehungsweise auch die Beobachtung, wie sich Nutzen entfaltet, hängt natürlich nicht allein davon ab, welchen Nutzen es bei der pflegebedürftigen Person erzeugen kann im Sinne des Effektes, sondern inwieweit die Technologie tatsächlich auch zur Anwendung kommen kann, weil Personal in Pflegeeinrichtungen Lust darauf hat, diese auch einzusetzen. Mhm. Und jetzt sind das ja noch ganz noch 6 oder 5 weitere Fallstudien und sehr umfangreiche Ergebnisse. Vielleicht gehen wir einmal mal auf das Thema, was so zentrale Erkenntnisse vielleicht sind. Und punktuell hast du schon ein paar benannt. Zum Beispiel war ein Punkt, der mich jetzt natürlich auch ein bisschen beschäftigt hat, Technologien und Demenz. Und da ging es darum, die Aussage, dass die Sensorik ein Hotspot war, glaube ich, das Zitat, darstellt, ne? Vielleicht können wir einfach mal schauen, was es für zentrale Punkte gibt. Jetzt nicht unbedingt nur Demenz, aber was so zentrale Punkte eigentlich aus der Studie sind. Aus der Studie, ja, genau. Also, was haben wir festgestellt? Wir haben uns natürlich erstmal die Frage gestellt, welche Technologien sind denn das, die generell eingesetzt werden im Moment für die Unterstützung pflegebedürftiger Personen? Und da haben wir tatsächlich festgestellt, und das ist sicher gar nicht so schwer zu begründen, warum, dass sensorische Systeme, also kleine tragbare sensorische Systeme, aber auch Systeme, die in der Wohnung verbaut werden können, aus technologischer Sicht erstmal einen Hotspot darstellen. Was aber auch interessant war, war, dass beispielsweise im Vergleich zum technologischen Entwicklungsstand sich sehr viele Studien auch mit dem Thema Robotik beschäftigen. Also das ist, ja, sag ich mal, im Hinblick auf den Entwicklungsstand tatsächlich überraschend, weil hier sprechen wir in der Regel über komplexe Systeme, die auch nicht immer reibungslos tatsächlich schon eingesetzt werden können, weil sie einfach nicht so gut funktionieren. Und ich sag mal, allein dieser Kontrast hat vor allem nochmal eine Vermutung, die auch vielfach diskutiert wird, doch unterstrichen, dass wir in der Pflege auch ein gewisses Feld sehen, in dem Technologie erprobt werden kann. Ja? Also dass es nicht immer aus der Pflege heraus motiviert ist, dass diese Technologie dort zum Einsatz kommt, sondern dass man offenbar Robotik auch ganz gerne und gut in der Pflege erproben möchte, weil man hier einen bestimmten Handlungsbedarf vermutet. Also das ist so einerseits eine technologische Beobachtung und gleichzeitig auch ein Stück weit eine Kritik, die wir mit dieser Studie nochmal offengelegt haben und bestätigt haben, dass wir ja vielfach nicht immer nur aus der Perspektive der Pflege und Pflegebedürftigen gucken, sondern Pflege auch als Anwendungsfeld für die Erprobung von Technologien sind, was nicht immer zielführend ist. Und woran liegt das? Also warum ist, also letztendlich sieht man das ja in vielen Bereichen, dass so eher die oder häufig technologiebetriebene oder getriebene Entwicklung, also so eine Art Technology-Push, da häufig zitiert, stattfindet. Woran liegt das im Bereich der Pflege genau? Hast du eine Idee oder was gibt es für Faktoren, die dazu führen? Ich glaube, dass es unterschiedliche Faktoren geht. Also das hat sich über die Zeit sicher auch ein bisschen verändert, aber ich glaube, im ganz ureigenen Sinn hat man in der Pflege jetzt nicht als erstes gefragt, welche Technologien können wir denn einsetzen. Das finde ich auch erstmal nachvollziehbar, weil Technologie im Pflegekontext natürlich sehr reibungslos funktionieren müssen. Also Pflege aus meiner Sicht erstmal kein Experimentierfeld ist für die Entwicklung von Pflegetechnologien. Also da war, glaube ich, der Fokus erstmal nicht unbedingt auf den Einsatz von Technologie gesetzt. Ich glaube, mit der zunehmenden Weiterentwicklung verschiedenster Technologien und auch eben den ersten Technologien, wie jetzt so eine Spielebox beispielsweise, aber auch irgendwelche tragbaren Sensoriken, zeigt sich, dass die erstmal einsetzbar sind und trotzdem ist immer noch nicht so ganz klar, an welcher Stelle sollen die denn jetzt eigentlich zum Einsatz kommen. Und ich glaube, dass man hier gewissermaßen ein Matching-Problem erstmal hat, zu sagen, wie können denn die Technologien, die aktuell vorhanden sind, tatsächlich in der Pflege auch zur Anwendung kommen. Und als dritten Punkt, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass aus meinen Beobachtungen heraus jetzt aus der Pflege auch nicht unbedingt eingefordert wurde, Technologien tatsächlich zur Anwendung zu bringen. Womit das zu tun hat, da kann man jetzt auf verschiedene Punkte gucken. Damit beschäftigen sich ja auch verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Akteure aus der Praxis. Ich glaube einfach, dass das Wissen gerade in Aus- und Weiterbildung noch über Technologie einfach bislang keine sehr ausgeprägte Rolle spielt, sodass, sage ich mal, das Bewusstsein, dieses auch in die Pflege hereinzutragen, an der Stelle nicht vorhanden. Okay, ja, es wird ja häufig auch diskutiert, dass die Pflege eher als ein Technologie, platt gesagt, ein Technologieferner oder eine ferne Gruppe ist, was natürlich auch differenziert zu betrachten ist. Klar, ich meine, die Intensivpflege zum Beispiel ist ja sehr hoch technisiert und gewisse Technologien sind schon lange im Einsatz, aber ich würde das auch sagen, man sieht letztendlich ja jetzt gerade erst so eine Diskussion um diesen Begriff digitaler Kompetenzen, was aber im Arztberuf ja auch eben so ist. Aber da habe ich das Gefühl, da ist ja halt irgendwie dieser, da sind ja gerade, wenn man operierende Fächer sich anschaut oder so bei den Ärzten, da haben die ja gar keine andere Wahl mehr, ne? Mhm. Und es ist viel technologisierter, ein zentraler Arbeitspunkt, ne? Und ja. Vielleicht ist es in der Pflege einfach immer noch nicht so. Gibt es denn viele, die sich jetzt, sag ich mal, aus pflegewissenschaftlicher Perspektive damit beschäftigen, die ihr oder wo ihr in der Studie gesehen habt, okay, das sind vielleicht auch Leute, die Studien gemacht haben, die primär aus der Pflegewissenschaft kommen? Oder ist das eher auch etwas, wo die Studien auch häufig dann aus anderen Bereichen durchgeführt werden? Also wir haben tatsächlich festgestellt, das ist also sehr interdisziplinär geprägt, sage ich mal. Da bringen Informatiker ebenso wie Akteure aus der Pflegewissenschaft Studien ein, die Nutzen belegen sollen. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass viele dieser interdisziplinären Ansätze nicht unbedingt durch die Pflegewissenschaft, sage ich mal, getrieben sind. Ja, also wir haben Veröffentlichungen, da sind Hersteller dran beteiligt, da sind auch durchaus die Technikwissenschaften beteiligt, die diese Technologien mitentwickelt haben und vielleicht auch die Pflegepraxis. Aber die Pflegewissenschaft ist nach dieser Beobachtung, insbesondere in Deutschland, muss man auch an der Stelle sagen, doch ein ganzes Stück später erst in die strukturierte Untersuchung und Entwicklung solcher Technologien mit eingestiegen. Ich glaube, das würden wahrscheinlich auch viele oder befürworten. Ich sehe das ja auch, also im Bereich Demenz, wenn man sich da mal anschaut. Ja, da sieht man in der Regel sehr starke Forschungsaktivitäten in Holland, in Israel, in skandinavischen Ländern oder auch in den USA. Aber in Deutschland ist da halt irgendwie nicht, dass nichts gemacht wird, ne? Aber häufig identifiziert man das dann nicht durch Literaturrecherchen oder so, ne? Jetzt haben wir gesagt, okay, vielleicht sind Pflegewissenschaftler nicht unbedingt immer in der Studiendurchführung und in der Analyse. Wie ist es denn eigentlich mit den Nutzerinnen und Nutzern, also die Pflegebedürftigen? Waren die irgendwie im Rahmen so partizipativer Entwicklung mit beteiligt? Ja, also sie sind mit beteiligt, das muss man sagen. Das kann ich auch aus der Perspektive der Forschungsförderung nur unterstreichen, dass, sag ich mal, die die Anforderungen an Forschungs- und Entwicklungsprojekte ja im Raum steht, diese Systeme gemeinsam, sag ich mal, mit der Praxis und damit mit Nutzerinnen und Nutzern auch zu entwickeln. Wenn man jetzt wiederum in die Studien schaut, die wir uns angesehen haben, dann kann man auch sagen, dass Nutzerinnen und Nutzer, beziehungsweise haben wir auch die nur konkreter uns dann vertiefend angeguckt, eingebunden werden. Aber die Frage ist natürlich immer, wie werden sie eingebunden? Und du hast das Schlagwort Partizipation gerade angesprochen. Was man vielfach beobachtet, ist, dass zum Beispiel Personen in sogenannten Usability, also Gebrauchstauglichkeitsstudien, eingebunden werden. Da guckt man dann, können die Nutzenden ein System gut bedienen oder nicht und macht ihnen das beispielsweise Spaß oder eher nicht oder wie einfach ist es. Das ist natürlich, sag ich mal, jetzt noch kein wirkliches partizipatives Einbinden, wenn es um die Frage geht, welche Technologien wünschen sich Nutzende und wie kann man die auch entsprechend der Nutzungskompetenzen und der Wünsche im Alltag entwickeln. Und hier ist, glaube ich, zumindest im Hinblick auf die Studienlage tatsächlich noch eine Lücke zu betrachten, weil partizipative Entwicklung auch insbesondere in Deutschland, ja, sag ich mal, ein bisschen schleppender vorangeht. Oft den Eindruck, dass wir auch hier eine sehr ingenieursgetriebene Entwicklungsperspektive oft haben. Wir haben viel stärker, und das zeigen die Fallstudien doch sehr deutlich, auch mittlerweile den Fokus auf partizipative Entwicklungsmethoden, aber die sind noch nicht in jedem Fall, sag ich mal, auch dokumentiert innerhalb dieser Studien, die wir uns angeguckt haben. Also was ich damit sagen will, ich glaube, es gibt eine deutliche Entwicklung hin zu partizipativer Entwicklung, auch in der deutschen Forschungscommunity. Ich glaube aber, dass das in der Vergangenheit bisher vor allem darin mündete, Menschen zu befragen. Und eine Aussage, die ich in dem Zusammenhang immer gerne treffe, ist natürlich, wie soll ich jemanden nach Technologie fragen, die er gerne hat, wenn er sich nicht vorstellen kann, was es gibt und wie er sie anwenden kann. Und diese Lücke sozusagen beobachtet man, glaube ich, auch in vielen, vielen Studien und ja, älteren Forschungsprojekten vor allem. Was du sagst, kann ich absolut auch aus der Praxis genauso widerspiegeln, dass bei uns sind es jetzt gerade, wir machen halt auch so eine Anforderungsanalyse mit pflegenden Ärzten für eine digitale Akte in der Palliativversorgung und die haben total Schwierigkeiten natürlich zu verbalisieren, was für Bedarfe da sind. Ne? Also klar, sie können sagen, ja, Pflegeplanung will ich und dies, aber so spezifische Problemlösungen dann darauf zu übertragen, ist natürlich auch sehr schwierig. Aber wenn man erstmal sagt, was man überhaupt von ihnen erwartet, also dass sie ihre Probleme beschreiben, die sie haben, dann habe ich häufig das Gefühl gehabt, dann klappte es eigentlich irgendwie besser und dann kommen sie schon irgendwie in den Bereich. Aber ich glaube, bei Pflegebedürftigen, die dann nochmal älter sind, ist es dann... Also ich glaube, dass man tatsächlich an der Stelle viel über Beobachtungen, über die Frage, wie gehen Menschen mit anderen Technologien vielleicht auch um, aber auch über den Punkt, wie kann man den Alltag von pflegebedürftigen Personen eigentlich besser verstehen lernen. Und ich glaube, das gehört zu einem partizipativen Ansatz mit dazu. Und was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass man dafür vor allem auch Zeit einsetzen muss. Und das ist die Zeit, die man sich ja manchmal aufgrund der Rahmenbedingungen und manchmal aufgrund dessen, dass man gerne ein Produkt erstellen möchte, nicht immer nimmt. Was ich einen ganz sehr tollen Satz fand in eurer Handlungsempfehlung, da steht, es bedarf einer Konkretisierung der angestrebten Unterstützung, ne? Und eine Benennung zu lösenden Problems. Da sollte man ja eigentlich erstmal von ausgehen, dass es eigentlich klar ist, aber ist gar nicht so, ne? Ja, also dieser Satz, ich glaube, einige wundern sich darüber, dass der da so drin steht, aber ich glaube tatsächlich, das haben wir beobachtet in den Studien, dass dann solche Begriffe gewählt werden, wie wir wollen mit unserem System die Selbstständigkeit unterstützen oder wir wollen die Teilhabe unterstützen. Mhm. Und ich sag mal, das ist jetzt grundlegend erstmal eine Zielstellung. Das beschreibt aber noch nicht wirklich das Problem und das Fehlen dieser Problemidentifizierung. Also was ist denn wirklich das Problem an Teilhabe und inwiefern wollen wir mit unserer technischen Lösung hier einen Beitrag leisten? Das ist wenig detailliert beschrieben und vielleicht weiß man es tatsächlich an manchen Stellen auch noch nicht. Und damit wirklich auch die Forderung im Rahmen dieser Studie, sich hiermit genauer zu beschäftigen, für welches Problem ist Digitalisierung oder Assistenztechnologie, die man entwickelt, denn auch eine Lösung? Finde ich, aber kann ich auch absolut wiedergeben, weil ich auch häufig den Eindruck habe, so okay, da wird jetzt irgendwas publiziert und ist das jetzt das größte Problem oder das Zentrale? Muss ja nicht immer das Wichtigste sein. Ne? Viele Sachen sind ja wichtig, aber trotzdem habe ich manchmal den Eindruck so, dass dann, wenn man sich gerade auch jetzt Bereich Demenz oder so anschaut, dann denke ich dann häufig, ja, das ist jetzt nicht das zentrale Problem. Und gut, vielleicht braucht man auch viele Sachen zum Erproben, weiß ich nicht, aber ich habe mich da sehr wiedergefunden in diesem Satz, weil ich häufig den Eindruck hatte, okay, die konkrete Problemlösung jetzt für diese Personengruppe ist nicht so klar definiert, wie man es eigentlich wünschen würde. Ich glaube, gerade bei Menschen mit Demenz, das ist, glaube ich, nochmal wirklich auch eine wichtige und interessante Zielgruppe zugleich, wo man eben nicht zwangsläufig darauf setzen kann, dass die Interaktion mit Technologie beispielsweise auch möglich ist. Und man muss sich schon auch die Frage stellen, bloß weil es möglich ist, Technologie einzusetzen, ob es sinnvoll ist, dieses an bestimmten Stellen zu tun. Und das ist mir tatsächlich auch wichtig, im Rahmen der Studie nochmal zu sagen, wir haben einige Felder identifiziert, wo Technologie nicht zur Anwendung kommt. Da sollte nicht der Schluss daraus gezogen werden, dass das notwendig ist, hier Technologie einzusetzen. Das finde ich immer nochmal einen wichtigen Punkt, weil schlussendlich gibt es Zielgruppen und Situationen, da muss man nicht als erstes über Technik nachdenken. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch so sehen. Was ich zudem auch noch sehr interessant fand, eigentlich ist ja so, klar, du hast gesagt, in den Fallbeispielen, Fallstudien gibt es Nutzennachweis und das gibt es ja auch immer wieder punktuell, aber im Kern ist, sage ich mal, der große Wurf, würde ich jetzt mal nennen, was den Nutzennachweis anbelangt, noch nicht zu finden. Ne? Ja. Würdest du das so sagen? Kann ich nur unterstreichen. Also den großen Wurf haben wir noch nicht und ich glaube vor allem, weil es uns an Beschreibungsstrukturen dafür fehlt, an verschiedenen Stellen und vielleicht auch an Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten. Das muss man auch sagen. Ja, ich kann das auch nur sagen. Letztendlich, ich bin ja, manche würden mich als, was steht häufig in den Xing-Profilen, Technologieenthusiast oder so. Ne? Aber ich halte nichts von Euphorie sozusagen. Ne? Ich halte von rationalen, innerlichen Beschreibungen und von der Problemlösung sehr viel. Und da muss man einfach sagen, für viele Dinge ist halt noch keine Lösung gefunden. Und da finde ich es dann halt auch schwierig, wenn auf Podien dann, ja, also diese zu große Euphorie manchmal finde ich dann einfach ein bisschen schwierig. Dennoch sehe ich natürlich große Potenziale. Ich denke auch, man hat natürlich einen großen Handlungsdruck an verschiedenen Stellen, ja, wenn man sich die Arbeitsverdichtung und die Herausforderungen in verschiedenen pflegerischen Kontexten, ob zu Hause oder im stationären Kontext, so vor Augen führt. Und deswegen möchte man gerne Lösungen finden. Ob diese Lösung alleinig in Technologie liegt, ist natürlich, eigentlich kann man sie deutlich mit Nein beantworten. Und ich glaube, das ist dann auch die Schwierigkeit. Man wird sicher zahlreiche Herausforderungen oder Änderungspotenziale auch identifizieren, die nicht zwangsläufig mit Technologie in Zusammenhang stehen, sondern die einfach einer neuen Struktur, einer neuen Gestaltung von pflegerischen Prozessen auch bedarf. Und da kann man wiederum gucken, wie Technologie da unterstützen kann, aber Technologie per se kann das nicht allein leisten. Ja, das ist auf jeden Fall eine, denke ich, eine gute und wichtige Betrachtung. Vielleicht abschließend jetzt zu eurer Studie, gibt es für dich irgendwas, was du zentral irgendwie an Erkenntnis gewonnen hast, weil du dich ja jetzt auch, glaube ich, schon sehr, sehr lange damit mit dem Thema beschäftigst. Gibt es da irgendeine zentrale neue Erkenntnis, die du bekommen hast? Also ich sag mal so, mich hat schon nochmal überrascht, wie wenig strukturiert teilweise die Studienbeschreibungen erfolgen. Also im Hinblick auf unterschiedliche Faktoren, im Hinblick auf die Zielgruppe tatsächlich. Also nicht nur zu sagen, wir sprechen über mit Menschen mit Demenz, sondern auch zu schauen, in welchem Umfeld bewegen die sich, wer ist eigentlich da, um sie gemeinsam mit zu versorgen. Sind das Angehörige, sind das Pflegefachkräfte? Wer spielt da eine Rolle? Also, dass wir im Prinzip über diese Beschreibung des Kontexts, in dem Technologie eingesetzt werden, aus den Studien noch relativ wenig erfahren. Ich habe den Eindruck, dass das mehr auf der Tonspur an verschiedenen Stellen diskutiert wird, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass WLAN irgendwie in einem ländlichen Raum nicht zur Verfügung steht. Oder zum Beispiel auch der Punkt, dass Forschungsprojekte häufig berichten, dass sie fast 24 Stunden erreichbar sein mussten für die pflegenden Angehörigen im Rahmen der Erprobung einer Technologie. Und das ist aus meiner Sicht ein Punkt, den man unbedingt mit dokumentieren muss, auch im Hinblick auf deine Anmerkung beispielsweise, Euphorie bringt erstmal nichts. Ich glaube, man muss dir die Diskussion erden. Und das zeigen die Studien einfach deutlich, dass wir uns viel mehr auch mit der Frage noch beschäftigen müssen, wo wird die Technologie eingesetzt, welche Erfahrungen haben die Menschen damit und welche sozialen Strukturen brauchen wir künftig, um Technologie in dem Maße auch anwenden zu können. Also wenn 24 Stunden Ansprache von Technikern oder von Menschen, die Unterstützung beim Einsatz einer Technologie geben können, notwendig ist, dann muss man erstmal schauen, wie man so eine Struktur auch künftig vorhalten kann. Das Gleiche trifft zu, wenn es darum geht, dass man Ehrenamtliche einbinden möchte, also in eine Versorgungsstruktur. Ich glaube, was einfach mir in der Studie nochmal sehr bewusst geworden ist, das überrascht vielleicht nicht, aber wie wichtig es ist, den sozialen Rahmen, in dem Technologie zum Einsatz kommen soll und wo ja andere Technologien auch tatsächlich schon angewendet werden, wie das eigentlich in der Konsequenz gemeinsam entwickelt werden kann. Okay, ja, ist ja ein Punkt, der aus der Sicht der Versorgungsforschung extrem wichtig wäre und wichtig beschrieben wird. Deswegen kann ich das auch nur echt sehr unterstreichen und finde ich auf jeden Fall nochmal eine gute Pointierung dieser Erkenntnis. Was uns aber jetzt oder was mich eigentlich zum nächsten Punkt bringt, und zwar, ihr macht ja sehr viel Forschungsförderung. Also ihr seid Projektträger fürs Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Beispiel. Und ihr habt Ausschreibungen, zum Beispiel jetzt, sag ich mal, sollen bestimmte Technologien entwickelt werden und ihr würdet dann das Ganze managen. Vielleicht können wir im nächsten Thema vielleicht nochmal abschließend über das Thema Forschungsförderung sprechen. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was gibt es denn, und damit man auch die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein Beispiel kriegen, was gibt es denn aktuell für Ausschreibungen und wie kommt eigentlich so eine Ausschreibung zustande? Genau, was gibt es aktuell für Ausschreibungen? Also die Bewerbungsmöglichkeiten sind im Moment speziell für den Bereich Pflege im BMBF, das muss ich jetzt mal sagen, das ist jetzt gerade meine Perspektive, nicht so besonders groß. Also wir haben gerade noch Möglichkeiten, sich zum Beispiel in einer Förderlinie, die heißt KMU Innovativ, vor allem auf kleine und mittelständische Unternehmen sich fokussiert. Hier können Projekte eingereicht werden, das geht. Da gibt es aber keinen speziellen Fokus auf das Thema Pflege. Aber alle, die sagen, sie wollen im praktischen Kontext beispielsweise Technologien weiterentwickeln und auch hier erste Erprobungen durchführen, können sich zweimal im Jahr, nämlich am 15. April und am 15. Oktober in dieser Förderlinie bewerben. Und dann gibt es eine Förderlinie, die heißt Start MTI, und hier geht das Gleiche. Zweimal im Jahr können sich vor allem Startups bewerben, gemeinsam mit anderen Organisationen, um Systeme zu erproben, weiterzuentwickeln oder überhaupt erstmal, wenn man zum Beispiel aus dem universitären Kontext kommt, die Chance zu nutzen, eine Idee, die man entwickelt hat, in der Hochschule auszugründen. Also diese Möglichkeiten gibt's laufend zweimal im Jahr. Und ansonsten sind gerade in der Vorbereitung Projekte, die sich auf eine Ausschreibung beworben haben, die robotische Systeme für die Pflege heißt. Und hier werden ab dem nächsten Jahr 2020 10 Projekte starten, die sich mit unterschiedlichen Fragen beschäftigen und vor allem darauf gucken, wie man Robotik in der Praxis tatsächlich erproben kann und wie robotische Systeme den Arbeitsalltag von Pflegekräften beispielsweise beeinflussen, sowohl im stationären als auch im häuslichen Kontext. Das ist was aktuell läuft, aber das BMBF selbst treibt das Thema auch insofern weiter, dass man sich künftig auch mit der Frage beschäftigen wird, welche Möglichkeiten kann künstliche Intelligenz, also Machine Learning, Ansätze im Kontext der Pflege sinnvoll bewirken, und bis hin zu der Frage, wie schafft man es künftig, einen stärker community-basierten Ansatz, das heißt stärker partizipativ ausgerichteten Förderansatz in der Pflege realisieren. Das ist aber was derzeit in der Entwicklung ist. Dann den Sprung, wie entwickelt sich eigentlich oder wie entsteht so eine Förderbekanntmachung, ne? Das hattest du gerade gefragt. Genau, da gibt's, sag ich mal, auch wieder unterschiedliche Wege, aber in der Regel werden hier Themen eruiert, gemeinsam mit Expertinnen und Experten, und darunter verstehen wir dann Vertreter und Vertreter aus der Wissenschaft, aber natürlich gerade auch aus der pflegerischen Praxis. Genauso wie, wenn man jetzt nochmal auf die Wissenschaft guckt, Technikwissenschaften und Pflegewissenschaften einbezogen sind. Also es sind verschiedene Experten, die hier zusammenkommen und aktuelle Technologien oder auch aktuelle pflegerische Bedarfe diskutieren, und auf der Grundlage entwickelt dann ein Projektträger wie die Organisation, für die ich arbeite, gemeinsam mit dem Ministerium eine Ausschreibung, auf die sich später unterschiedliche Projekte bewerben können. So ist in der Regel der Prozess. Mhm. Und ja, das ist immer ganz spannend, weil ich stelle mir das total spannend vor, wenn du jetzt so eine Ausschreibung hast, ich sage mal Robotik, und da kommen irgendwie 50, 100 oder wie viel auch immer Einreichungen, stelle ich mir das total spannend vor, die alle zu lesen, was wahrscheinlich nicht eine Person macht, würde ich jetzt mal schätzen, aber wie läuft sowas ab? Also dann habt ihr vielleicht irgendwie eine Aufteilung und lest dann quasi diese genau, also diese Skizzen lesen, die dann Akteure einreichen, lesen einige, die lesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektträgers, genauso aber wie auch externe Gutachter. Und da ist ein wichtiger Punkt, dass die immer aus unterschiedlichen Perspektiven auch betrachtet werden, weil Pflegetechnologien als Feld ist natürlich erstmal ein interdisziplinäres Feld. Das heißt, da gucken dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Pflege genauso drauf wie Menschen, die sich mit Technologieentwicklung und der Gestaltung von Technologie gut auskennen, um dann ein gemeinsames Bild zu entwickeln, weil oft wissen auch die Disziplinen nicht genau, was das andere Feld jetzt explizit benötigt. Und dann gibt's einen Austausch dieser Expertinnen und Experten wiederum zu den Einreichungen, um dann geeignete Förderprojekte auch zu identifizieren. Okay, und was wieder den Anknüpfungspunkt zu eurer Studie nimmt, also da war ja bei dieser Ausschreibung Robotik, war zum Beispiel ein Feld, dass man, ich sag jetzt mal, einen Roboter testen, evaluieren, weiterentwickeln kann, aber so wie ich es in Erinnerung hatte, war da auch ein Aspekt, man konnte quasi begleitende integrierte Studien durchführen, die jetzt erstmal gar nicht so sehr mit der Technikentwicklung und Evaluation zu tun haben. Ja, hast du richtig verstanden? Das ist tatsächlich, auch die Idee, diesen technikzentrierten Ansatz, sag ich mal, den ich vorhin angesprochen habe, nicht mehr ausschließlich zu fokussieren, sondern stärker auch in die Anwendungserprobung einzusteigen. Also das, was wir auch unter Transferforschung an der Stelle mit betrachten. Also zu schauen, wie gelingt es künftig, Robotik einzuführen? Gelingt es überhaupt? Die Frage darf man natürlich auch mal stellen. Hier tatsächlich in den Organisationen zu schauen, wie könnte Robotik künftig zur Anwendung kommen? Welche Strukturen und Prozesse wären anzupassen beziehungsweise müssten verändert werden beziehungsweise wie verändern die sich auch durch Technologie selbst? Bis hin zu der Frage, welche Ausfort- und Weiterbildungsfragen sind denn hiermit verbunden? Also hier geht es tatsächlich um die Erprobung in der Praxis und hier Studien durchzuführen, die Erkenntnisse darüber schaffen, ist es realistisch und unter welchen Umständen ist es realistisch, Robotik einzuführen? Okay, ja, fand ich halt ein bisschen anders als andere Ausschreibungen jetzt, weil es einfach so, also ich das natürlich sehr positiv fand und auch dem ja eigentlich entgegenkommt, was du mit Kontextbeschreibung und so vorher als ein Erkenntnis eurer Studie beschrieben hast, ne? Das würde eigentlich total dem entgegen oder dem. Ja, und ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, das ist auch, glaube ich, für diesen Bereich sehr wichtig ist, dass es ein sogenanntes Begleitprojekt gibt. Und dieses Begleitprojekt beschäftigt sich auch nochmal ganz grundlegend mit der Frage, welche Funktion kann Robotik in der Pflege überhaupt einnehmen? Und dieses Begleitprojekt wird dann geleitet von Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftlern, um hier auch, Bewertungsansätze zu entwickeln, die dabei unterstützen, zu eruieren, wie sinnvoll kann der Einsatz sein und welchen Nutzen hat man dann künftig vielleicht auch vom Einsatz von Robotik. Also hier auch eine pflegetheoretische Komponente vor allem zu stärken, weil allein die Erprobung in der Praxis oder der Wunsch der Praxis, dass durch Technologie Erleichterung geschaffen wird, hilft noch nicht so richtig, um hier auch eine pflegetheoretische Einordnung zu ermöglichen. Und mit der Bekanntmachung möchte man dazu beitragen, dass die Pflegewissenschaft hier auch die Möglichkeit erhält, sich strukturiert mit dieser Frage zu beschäftigen und eine Perspektive darauf zu entwickeln. Ja, ist auf jeden Fall absolut dem, was auch in den Studien natürlich immer moniert wird, dass die theoretische Fundierung, egal aus welcher Perspektive, häufig eben nicht gegeben ist, ne? Also die ja, ich sag jetzt mal, in der Verhaltensänderung, wenn man jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, Rauchentwöhnung nimmt oder so, da gibt es ja erhebliche Arbeiten, was theoretische Fundierung und Modelle anbelangt. Und da sieht man dann häufig Studien, die das eben gar nicht berücksichtigen. Ne? Man sich dann fragt, okay. Ja, das finde ich generell ein spannender Punkt. Ne? Also wenn man sich den Bereich so anguckt, dann erscheint es mir doch auch häufig so zu sein, dass man sich nicht unbedingt auf die unterschiedlichen Entwicklungen der verschiedenen Disziplinen auch bezieht. Das ist auch was wir in der Studie uns nochmal angesehen haben. Also im Prinzip startet jedes Projekt mit einer Anforderungsanalyse ohne möglicherweise die notwendigen Vorerfahrungen anderer Projekte hier auch mit einzubeziehen. Und nun weiß ich nicht genau, ob das was mit der Publikationslage zu tun hat oder womit es zu tun hat, aber ich glaube, diese Verknüpfung der unterschiedlichen Perspektive und auch schon vorhandener Erkenntnisse sollte stärker auch noch verfolgt werden. Ja, okay, absolut nachvollziehbar und ein wichtiger Punkt. Jetzt sind wir bei knapp 48 Minuten. Vielleicht gibt es etwas im Bereich der Forschungsförderung, wo du sagst, da müssen wir im Moment noch echt irgendwie dran arbeiten. Klar, jetzt haben wir schon was Positives herausgestellt, aber gibt es etwas noch, klar, jetzt die theoretische Fundierung haben wir schon gesagt, aber gibt es noch irgendwo, wo du sagst, da ist einfach total konkreter Bedarf, jetzt zum Beispiel auch in der Förderung oder so? Ja, ich würde das tatsächlich vor allem sehen im Bereich der Frage, wie man gemeinsam Pflegetechnologien entwickeln kann. Und hier komme ich zu einem alten Thema, aber einem wichtigen Thema aus meiner Sicht. Es geht immer noch stark darum, wie können unterschiedliche Disziplinen aus der Wissenschaft mit der Praxis zusammenarbeiten. Und ich glaube oder meine Beobachtung sagt, dass es hier wichtig ist, vor allem auch mal zu schauen auf die verschiedenen Disziplinen, was bringen die eigentlich für andere Methoden mit ein, die wir auch nutzen können. Also sich hier ja noch stärker mit dem Wissen auch der anderen Disziplinen vertraut zu machen und nicht nur gemeinsam zu forschen, sondern auch tatsächlich ein gemeinsames Ziel zu formulieren, anhand dessen man dann eben sich methodisch auch verständigen kann. Ich glaube, hier ist noch einiges zu tun und ich glaube, das ist eine schwierige Frage auch immer im Hinblick, wie kommuniziert man miteinander, wie geduldig ist man auch, um sich die eigene oder um die eigene Disziplin und die eigenen Forschungserfahrungen noch einmal zu erklären und wie aufgeschlossen ist man dann aber auch, um sich andere Perspektiven anzuhören. Ich glaube, ja, da spreche ich eigentlich für viele, dass man sich hier noch mehr öffnen kann, um gemeinsam dann auch den nächsten Schritt im Hinblick auf Transfer und innovativen Technologien wirklich gehen zu können. Okay, gut, dann würde ich sagen, mit diesem wirklich wunderbaren Schlusswort beenden wir sozusagen den Podcast für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst heute und die Studie verlinken wir natürlich in den Shownotes und alle anderen Informationen natürlich auch. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich auch bei den Zuhörern und Zuhörern fürs Zuhören. Danke, Maxi, dass du dabei warst. Danke, Sven. Bis dann. Ja, tschüss.